Hadith Nummer 56. Sa'd ibn Abi Waqqas berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Niemals wirst du Geld für den Lebensunterhalt ausgeben und dabei dies im Trachten nach Allahs Wohlgefallen tun, ohne dass du dafür belohnt wirst. Dies gilt auch dann, wenn du es für die Nahrung deiner Frau ausgibst.